Der beste Partymix für euer Wochenende. Radio Piepenkerl. Jetzt wird weiter gefeiert. Radio Piepenkerl Nachrichten, das Update. Ich bin Katrin Müller.